Diesmal fallen die Rückversicherungen für Theresa May deutlich umfangreicher und im Ton zuvorkommender aus. Auf etwas mehr als 5 eng bedruckten Seiten legen Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionschef Jean-Claude Juncker der Premierministerin den Standpunkt der EU zum Thema Brexit dar. Die hatte zuvor offenbar schriftlich darum gebeten. This exchange of letters is out there. We shall not engage in interpreting the interpretation or clarifying our clarification. Margaritis Kinas, seines Zeichens Chefsprecher der Kommission, hielt sich mit erläuternden Erklärungen zu dem Schreiben zurück. Es gebe nun diesen Briefwechsel zwischen London und Brüssel, doch er werde die Interpretation nicht interpretieren und die Klarstellungen nicht klarstellen. Nächster Schritt sei die morgige Abstimmung im britischen Unterhaus. The next step is now the meaningful vote tomorrow at the House of Commons. Tatsächlich enthält der gemeinsam verfasste Juncker-Tusk-Brief in der Substanz kaum Neues. So wird unter anderem noch einmal ausführlich betont, dass die umstrittene Garantie zur Vermeidung einer inneririschen Grenze, im Fachjargon Backstop genannt, wenn überhaupt nur vorübergehend zur Anwendung kommen solle. In Kraft bleiben solle die Auffanglösung nur so lange wie unbedingt erforderlich. Vehemente Gegner des Austrittsvertrags in Mays Tory-Partei hegen die Befürchtung, der Backstop sei ein Trick, um Großbritannien auf unbestimmte Zeit in einer Zollunion an die EU zu ketten. What I can say is that indeed, and it's reflected in the letter, that the European Council conclusions have a legal value. Auch die nicht ganz unbegründete Sorge der Brexiteers, die Zusagen in der sogenannten politischen Erklärung seien im Unterschied zum 600 Seiten langen Brexit-Vertrag nicht verbindlich, versuchen Tusk und Juncker auszuräumen. EU-Sprecher Skinas stellt klar, Schlussfolgerungen des Europäischen Rates hätten sehr wohl einen rechtlichen Wert. Insofern, als sie die Mitgliedstaaten auf ernsthafteste Weise verpflichten würden und ihnen Richtung und Prioritäten ihrer Politik vorgäben. To define direction and priorities for the European Union at the highest level. Dazu gehöre auch, dass man sehr an einer engen und umfassenden Partnerschaft mit Großbritannien interessiert sei und nach einem positiven Votum zügig und entschlossen mit Verhandlungen über die künftigen Beziehungen beginnen wolle. Ziel sei es, diese möglichst vor Ablauf der knapp 2-jährigen Übergangsperiode im Dezember 2020 abzuschließen. Ob solche Beteuerungen in letzter Minute genügen, dem umstrittenen Brexit-Deal morgen im Unterhaus die erforderliche Mehrheit zu verschaffen, bleibt abzuwarten, zumal Brüssel Nachverhandlungen weiterhin strikt ausschließt. Beobachter dies und jenseits des Kanals halten zum jetzigen Zeitpunkt eine Abstimmungsniederlage Mays denn auch für wahrscheinlich. Die Frage dürfte eher sein, wie hoch diese ausfällt und ob die angezählte Regierungschefin die anschließenden Turbulenzen übersteht. Da die Zeit bis zum Austrittsdatum 29. März in jedem Fall knapp wird und ohne Abkommen das Chaos droht, rechnet man inzwischen ohnehin mit einer Verlängerung. So plädiert zum Beispiel Elmar Brok, der Brexit-Beauftragte der konservativen EVP-Fraktion, dafür, den Briten im Falle eines Neins noch einen Aufschub zu gewähren. Auf jeden Fall würde ich das heute behaupten, das zu machen. Wir werden danach zu überlegen haben. Gemäß Artikel 50 Lissabon-Vertrag müssten die EU-27 einen entsprechenden Antrag allerdings billigen. In EU-Kreisen hält man das jedoch für eine Formsache. Länger als bis zur Europawahl Ende Mai freilich, brächte eine Nachspielzeit im Brexit-Drama neue Schwierigkeiten. Die Briten müssten dann nämlich mitwählen, egal ob sie die Union am Ende verlassen oder nicht.